langer Fahrt stehst du am Meer, lässt die Reise hinter dir und dein Weg weist in die unbekannte See. Aus den Wellen klingt ein Lied, welches Meer und Stürme zwingt, eine süße, zauberhafte Melodie. Kannst du sie hören? Kannst du sie spüren? Dieser Stimme widerstehen. Tauch mit mir bis auf den Grund. Welche Sprache spricht dein Herz? Spricht es auf, zu der die nicht an Worte glaubt? Aufgewühlte See, die so dunkel ist, dass sie kein Licht durchdringt. Doch darunter schläft ein Wunsch, kaiserblau und purpurrot, der zu dir in tausend leisen Liedern singt. Kannst du sie hören? Kannst du sie spüren? Dieser Stimme widerstehen. Tauch mit mir bis auf den Grund. Welche Sprache spricht dein Herz? Spricht es auf, zu der die nicht an Worte glaubt? Folge mir in jene Welt, in der uns keine Grenze hält. Sprache spricht dein Sprache spricht da.